Servus und herzlich willkommen zur Folge 9 von Gabelbissen, dem Podcast von Twiesers Kulinarium. In der heutigen Folge erzähle ich euch von einem Gericht, das bei vielen Leuten bereits in Vergessenheit geraten ist. Oder sagen wir mal so, man denkt einfach nicht mehr dran. Gut, vielleicht in der Region Kärnten schon eher, aber in restlichen Teilen von Österreich wohl die wenigsten. War ja bei mir im Endeffekt genauso. Denn wenn ich das Gericht nicht zufälligerweise auf der Speisekarte eines Lokals entdeckt hätte, würde ich selbst nicht mehr daran denken. Ich habe es natürlich gleich bestellt, da ich einfach neugierig war, nicht mehr so genau wusste, wie es eigentlich schmeckt, und ich war sofort wieder begeistert. Tja, und dann kam mir der Gedanke, dass ich eine Gabelbissen-Folge darüber machen konnte. Tja, und so möchte ich euch in der heutigen Folge vom Richard erzählen. Das Richard ist eigentlich schon ein ganz, ganz altes Gericht. Es geht auf eine ganz lange Tradition zurück, und zwar auf die Tradition der Bergbauknappen. Und woher wissen wir das eigentlich? Das ist relativ einfach erklärt, denn Archäologen haben in den Hallstätter Salzbergwerken Kochgeschirr gefunden. Ja, okay, das ist jetzt nichts Spannendes zugegebenermaßen, denn Archäologen finden schnell mal bei Ausgrabungen irgendwelche Kochgeschirre etc. Doch das Spannende war, dass auf diesem Kochgeschirr nach wie vor Speisereste vorhanden waren. Gut, das dürfen wir uns jetzt nicht vorstellen, wie wenn ihr jetzt irgendwo einen frischen Teller finden würdet. Nein, nein. Das Ganze war nicht mehr mit bloßem Auge zu erkennen, aber durch das Salz genügend konserviert, dass man in modernen Labors herausfinden konnte, dass sich dabei um Ackerbohnen, Gerste, Hirse, Fleischreste und Bärlauch handelte. Das waren die ursprünglichen Zutaten vom Richard. Die ersten schriftlichen Erwähnungen über dieses Gericht gab es so circa Mitte des 15. Jahrhunderts. Und zwar hat hier ein gewisser Paolo Santonino von einem Essen im Kärntner Gailtal berichtet. Und da hat er mehrere Gänge beschrieben, und unter anderem wurde einer als Gerste in fetter Fleischsuppe bezeichnet. Seine Beschreibungen waren relativ genau, und so konnte man darauf schließen, dass zu dieser Zeit das Gericht nach wie vor, da sagen wir so, bereits den Weg in die bürgerliche Küche gefunden hatte. Die erste Erwähnung in einem Kochbuch datiert man auf das Jahr 1534 zurück. Und zwar wurde hier im Klosterkochbuch von Tegernsee ein Richard beschrieben, sprich das heutige Richard. Hier verwendet man aber noch andere Zutaten, oder sagen wir so, teilweise andere Zutaten, als man sie heute verwenden würde. Und zwar setzt man hier auf normale Saubohnen, auf Gerste, Hirse und Schweinefleisch. Jetzt habe ich euch zwar einiges Geschichtliches erzählt, nur man ist ja recht überlegt. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht erwähnt, was das Gericht eigentlich genau ist. Tja, das ist ganz schnell erklärt. Beim Richard handelt es sich um einen Eintopf. Ein Eintopf, der hauptsächlich auf Getreide basiert. Und wie man den so macht, erkläre ich euch gleich jetzt. Für 4 bis 6 Personen benötigen wir 250 Gramm Rollgerste. Rollgerste wird übrigens auch als Graupen bezeichnet. Man darf jetzt aber nicht mit jenen Graupen verwechseln, die man auch als Nudeln kaufen kann. Sondern bei der von uns verwendeten Zutat handelt es sich um Politikgersten oder Weizenkörner. Des Weiteren benötigen wir 125 Gramm weiße Bohnen. Man kann hier aber auch gern andere Bohnen verwenden, wie zum Beispiel würden sich Wachtelbohnen eignen oder Saubohnen oder was euch sonst noch so an Bohnen unterkommt. Wichtig ist im Endeffekt nur, dass es sich dabei um noch trockene Bohnen handelt, sprich keine aus der Konservendose. Gleiches gilt natürlich auch für das Rollgerstl. Des Weiteren benötigen wir ca. 1/2 Kilogramm Geselchtes. Und hier gebe ich euch den Tipp, schaut, dass ihr noch nicht Essfertiges bekommt. Denn aus dem Geselcht müssen wir eine Art Suppe machen. Und wenn das bereits essfertig ist, macht es nicht so viel Sinn, es lange zu kochen. Dadurch wird die Suppe vielleicht nicht so aromatisch. Wenn man noch nicht Essfertiges nimmt, muss man es länger kochen und man erhält im Endeffekt eine viel aromatischere Suppe. Aber keine Sorge, auch mit Essfertigen wird das Richard wunderbar. Habe ich selbst so gemacht und hat echt total gut geschmeckt. Anstelle von Gesächten könnte man aber durchaus auch andere Fleischsorten verwenden. zum Beispiel denkbar wären Selchripperl, und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man Saumeisen zum Kochen der Suppe verwendet. Ob die Saumeisen dann auch im Richard selbst gut schmecken, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber ehrlich gesagt, ich finde, das wäre schon mal ein Versuch wert. Vielleicht hätte man dann ja die Waldviertler-Variante des Richards entdeckt. Außerdem benötigen wir getrockneten Liebstöckel. Von der Menge her würde ich sagen, so 1 bis 2 Esslöffel. Weiters getrocknete Petersilie, circa 1 Esslöffel. Frischer Salbei, 3 bis 4 Blätter maximal. Außerdem benötigen wir noch 3 bis 4 Stück Karotten, eine Stange Staudensellerie und Salz. Beim Salz kann man entweder normales, handelsübliches Meersalz oder auch Bergsalz verwenden. Wer das Ganze aber ein bisschen rauchiger im Geschmack haben möchte, ja, der verwendet dann geräuchertes Salz. Wenn man das nicht hat, überhaupt kein Problem. Schmeckt genauso gut. Von der Zubereitung her ist das Gericht eigentlich relativ einfach. Und zwar müssen wir am Vorabend beginnen, unsere Rollgerste und die Bohnen, das können wir übrigens in einem gemeinsamen Gefäß machen, mit kaltem Wasser einzuweichen. Das Ganze sollte einfach schön über Nacht in kaltem Wasser stehen. Am nächsten Tag nehmen wir einen großen Topf und füllen darin so circa 2 Liter Wasser. Den stellen wir auf den Herd und bringen ihn langsam zum Kochen. In das Wasser geben wir dann unser Geselchtes hinein. Und danach schälen wir die Karotten und geben auch diese hinzu. Dann geben wir den Deckel drauf und lassen das Ganze schön langsam köcheln. Bei essfertigen Geselchten reicht es, wenn es für circa eine Stunde köcheln lässt. Solltet ihr nicht essfertiges genommen haben, dann kann es durchaus bis zu 2 Stunden dauern, dass das Fleisch gar ist. Kurz vor Ende der Kochzeit können wir von unserer Rollgerste und den Bohnen das Wasser entfernen, sprich das Ganze einfach durch ein Sieb kippen. Danach holen wir das Fleisch und die Karotten aus der Suppe heraus und stellen das Ganze beiseite. Stattdessen geben wir die Rollgerste und die Bohnen hinein und lassen das Ganze bei offenem Deckel mal für eine halbe Stunde lang langsam kochen. Und danach fangen wir mal an, das Ganze zu würzen. Und zwar geben wir mal unseren getrockneten Liebstöckel hinzu und die getrocknete Petersilie. Nun würde ich vorschlagen, widmen wir uns mal dem Staudensellerie. Und zwar nehmen wir unsere Stange her und waschen sie und entfernen die Blätter. Die Blätter nicht wegschmeißen, denn die können wir auch in ganz kleine Stücke schneiden und gegen Ende der Garzeit nochmal in das Gericht einrühren. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Unsere Stange schneiden wir nun in ganz, ganz kleine Stücke und fügen das Ganze dann zu unserem quasi Richard hinzu und lassen es für so circa 20 Minuten weiter köcheln. Mit der Zeit wird das Wasser immer mehr verdampfen und das Richard wird immer zähflüssiger. Sollte dem der Fall sein und das Gemüse, sprich das Getreide und auch die Bohnen noch nicht ganz gar sein, fügt einfach noch etwas Wasser hinzu und lasst es schön weiter kochen. Sobald sämtliche Zutaten schön weich sind, nehmen wir unser Geselchtes und schneiden dies in auch eher kleinere Stücke. Ich meine, es muss nicht ganz klein sein, aber halt nicht allzu groß. Die Karotten müssen wir natürlich auch nicht entsorgen. Die können wir auch so in mittelgroße Stücke schneiden und zum Richard hinzufügen. Und zu guter Letzt geben wir noch die gehackten Salbeiblätter hinzu und er möchte auch die gehackten Blätter der Staudensellerie. Dann rühren wir das Ganze durch und schmecken es noch schön mit Salz ab. Tja, und das war's auch schon wieder mit der Zubereitung von Richard. Ihr seht, ein ganz, ganz einfaches Gericht, das aber im Geschmack wirklich total gut schmeckt. Das von mir beschriebene Rezept ist übrigens eine Abwandlung des in Kärnten bekannten Rezepts. In der Steiermark zum Beispiel wird das Ganze ähnlich gekocht, nur wird das Gericht noch mit Kohlsprossen ergänzt. Ich muss zugeben, ich bin persönlich nicht so der große Fan von Kohlsprossen, aber ich muss ehrlich gestehen, bei dem Gericht haben die sogar mir geschmeckt. Ja, das soll vorkommen, dass auch ich sowas mal esse. Eine genaue Angabe der Zutaten bzw. eine kurze Erklärung zum Gericht selbst findet ihr wie gewohnt bei mir im Blog unter tweezer.at im Beitrag zur aktuellen Sendung. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen, Wünschen, Beschwerden, was euch jetzt sonst noch alles einfällt, bin ich über mehrere Wege erreichbar. Ihr könnt mich auf der einen Seite über den Blog kontaktieren in Form eines Kommentars oder ihr könnt mich über Twitter anschreiben. Ihr findet mich unter @ tweezer.at oder auch neuerdings über app.net, einfach nach Tweezer suchen. Natürlich auch im Facebook unter Tweezers Kulinarium Blog. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch in der nächsten Folge wieder begrüßen dürfte. Bis dahin wünsche ich wie immer viel Spaß beim Nachkochen und Servus!